So einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und ich melde mich mit einem neuen Videocast-Podcast mit einer Podcast-Review und zwar mit der Review von Sternengeschichten. Die Sternengeschichten sind ein Podcast von Florian Freistetter. Ich muss den Namen jetzt nachlesen, weil ich versuche jetzt immer meinen Namen zu sagen in meinem Podcast. Er sagt den irgendwie nicht und er hat auch so eine wunderbar beruhigende Stimme, die einem dann gleich in höhere Sphären wuchtet. Und man sieht hier die Podcast-Seite von Sternengeschichten. Also wenn ihr Sternengeschichten-Podcast sucht, dann findet ihr das ganz, ganz problemlos. Das sind dann auch gleich diverse RSS-Feeds und so weiter und so fort. Und hier ist netterweise auch, ich sehe jetzt gerade, er hat den Cast auch auf YouTube parallel. Das ist natürlich für die von euch, die jetzt eher YouTube-orientiert sind. Entschuldigung. Für die von euch, die eher YouTube-orientiert sind. Entschuldigung, auch nicht schlecht. So. Und man sieht hier schon mal die ersten Folgen. Was sind Sterne? Die Namen der Sterne, falsche Sterne. Da geht es also um die Planeten, der Stern von Bethlehem, Sternzeit, vom Leben und Sterben der Sterne und so weiter. Also für jeden, der ein bisschen Interesse an Astronomie hat, der ist da definitiv gut aufgehoben. Das sind schöne, kurze Podcasts, die also nicht so lange gehen, immer vielleicht so 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten. Wenn man hier auch an den Megabyte-Zahlen sieht. Verzeihung. Wie man an den Megabyte-Zahlen sieht, ist das immer einigermaßen übersichtlich. Und man lernt also eine ganze Masse dabei oder wiederholt dann Dinge, wie das mit den schwarzen Löchern genau funktioniert und so. Also es ist wirklich ein sehr schöner Podcast. Ich freue mich immer wieder, wenn eine neue Folge kommt. Und es ist einer der wenigen Podcasts, neben zum Beispiel 99% Invisible, den ich hier in dieser Reihe schon besprochen habe, die ich versuche jetzt von Anfang an zu hören. Und er ist, glaube ich, inzwischen bei mehreren hundert Folgen. Also wir sind hier bei 271 war jetzt also die neueste Folge. Also man hat da also eine ganze Menge zu hören und auch wenn man den Podcast draußen beim Rumgehen hört, es katapultiert einem sofort in höhere Sphären. Also Florian Freistetter, Sternengeschichten, ein sehr, sehr empfehlenswerter Podcast. Lasst euch in das Universum entführen. Gut, bis denn und schwimmt nicht so weit raus, trinkt nicht so viel und möge der Saft mit euch sein. Bye, bye.